1. Hort, mein Sohn, auf die Lehrjus Vaters und Achtet darauf, damit einzigt erlangt. 2. Den ICHG Buchein Wertvoll leer Wernick lassigt mein Anweisungen daher nicht. 3. Als ICH noch ein Junger und einzigartiger Sohn meins Vaters war, der unter der Versorge meiner Mutter stand. 4. Unterweise mig mit den Werten, nimm mein Wert in den Haus auf und holte mein Gebot ein, damit du leben kannst. 5. Erwerbt Weisheit und Einsicht, Verges nicht und weit nicht ab von den Werten, die ICH uch sage. 6. Wernick lassigt SIE nicht, den SIE word uch schützen, leert SIE, und SIE word uch bewahren. 7. Der Beginn der Weisheit ist, Weisheit zu erwerben, setz all deinen Besitz ein, im Einsicht zu erlingen. 8. Schatzt SIE hoch ein, den SIE word uch erheben, SIE word uch zu Ehren bringen, wenn SIE umarmt. 9. SIE word einen schönen Kranz im EU erhaupt winden und uch ein herrlich Krone verleihen. 10. Hort, mein Sohn, und nehmt mein Werten, damit sich your Lebensjahr mehren. 11. ICH unterweis uch über den Weg der Weisheit und lasse uch auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehen. 12. Wenn geht, werden ihr Schreit nicht behindet sein, und wenn läuft, werdet nicht stolpen. 13. Haltet fest in der Lehre und lasst SIE nicht los, bewahrt SIE, denn SIE ist EU erleben. 14. Betretet nicht den Pfad der Gottlosen und geht nicht auf dem Weg der Bösen. 15. Meidet diesen Weg, geht nicht darauf, wendet euch davon ab und geht vorüber. 16. Den SIE können nicht schlafen, bever SIE nicht böses getten haben, ihnen ist der Schlaf geraubt, wenn SIE nicht jemanden zu voll gebracht haben. 17. SIE ernaren sich vom Brot der Gottlosigkeit und trinken den Wein der Gewalt. 18. Der Fad der Gerechten ist wie der helle Morgenschein, der bis zum vollen Tag immer helle Word. 19. Der Weg der Gottlosen hingen ist wie das Dunkel der Nacht, SIE wissen nicht, worüber SIE stolpen werden. 20. Mein Sohn, achtet auf mein Wort und schenkt meinen Reden Gehor. 21. Lasst SIE nicht aus den Augen und bewahrt SIE tief in eurem Herzen. 22. Den SIE sind Leben für diejenigen, die SIE empfangen und bringen ihrem ganzen Körper Heilung. 23. Bewahrt eure Herz mehr als ander, denn aus im Inspringt das Leben. 24. Legt Falschheit des Mundes ab und haltet verkehrt Lippen fern von euch. 25. Lasst your Augen gerados blicken und your Augenlider sollen gerade vor euch hinschauen. 26. Lasst euren Fußwegeben sein und all your Wege sollen sicher und festbestimmt sein. 27. Weicht weder nach rechts noch nach links ab und haltet euren Fuß vom Bösen fern.